Pfingsturlaub 2017, Audio-Ansichtskarte Nummer 1. Hallo Daniel, ich möchte dir eine Audio-Ansichtskarte schicken, hier aus dem Urlaub aus Spanien. Zuerst mal das Bild, ich sitze hier auf einer Holzterrasse eines Mobilhomes und blicke gerade auf die anderen Terrassen. Das sind alles sehr bunte Häuschen, sehr moderne Kunststoffhäuschen. Das probieren wir zum ersten Mal aus. Es sind Hecken da, es sind einige halbhohe Laubbäume, die schon ein bisschen Laub tragen. Heute Nacht hat es geregnet, die Wiesen sind noch etwas feucht, aber die Sonne scheint schon. Der Himmel ist noch etwas diesig bedeckt in der Früh, wie es so üblich ist in Spanien. Mittags wird das aufklaren und wieder ein knallblauer Himmel sein. Und nun noch ein Audio-Souvenir, passend zu deinem Podcast. Ich habe mal darüber nachgedacht, mit welchen Verkehrsmitteln ich immer nach Spanien gereist bin. Und tatsächlich als Student war das erste Verkehrsmittel das Flugzeug nach Barcelona und San Sebastian Bilbao-Tournee mit den Münchner Philharmonikern. Aufregende Sache, Flugzeug geht wunderbar schnell, tolle Geschichte. Paar Jahre später dann tatsächlich mit dem Verkehrsmittel deiner Wahl oder deiner Bevorzugung oder deines Berufs, nämlich mit dem Reisebus, mit einem Jugendorchester wiederum nach Barcelona. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie lange das gedauert hat und ob das anstrengend war. Wir waren ziemlich angeregt in Gespräche vertieft, das weiß ich noch. Also das mit dem Bus ging damals auf jeden Fall ganz gut. Jahre später dann PKW und Wohnwagen hinten dran. Zwei Tagesreisen, denn mit dem Wohnwagen kann man nicht so schnell fahren. Vier Kinder im Gepäck und dann haben wir also unterwegs übernachtet, meistens in der Nähe von Lyon in Mâcon. Das über mehrere Jahre und jetzt erstmals nur mit dem PKW in der Dachbox obendrauf und kein Wohnwagen hinten dran, stattdessen ein Mobilhome. Ja, liebe Grüße aus Spanien mit dieser Audioansichtskarte und dem Audio-Souvenir. Liebe Grüße, der Oboman.